Zum Glückwunsch zur Wahl von Genossen Kim Jong-un zum Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheit der DVJK schickte ihm der außerordentliche und bevollmächtigte Botschafter der Demokratischen Volksrepublik Laos in der DVJK, Phonkam Intabuari, einen Blumenkorb und einen Glückwunschbrief. Der außerordentliche und bevollmächtigte Botschafter des Staates Palästina, Ismail Ahmad Muhammad Hassan, einen Blumenkorb und der außerordentliche und bevollmächtigte Botschafter der Islamischen Republik Iran, Mansur Chaboshi, einen Glückwunschbrief. Die Blumenkörbe und Glückwunschbriefe für Genossen Kim Jong-un wurden am 4. Juli jeweils einem zuständigen koreanischen Mitarbeiter übergeben.